Gott sei Dank. Oh la la la, oh la la la, oh Gott sei Dank. Sein Name ist Graf Gott sei Dank. Er ist der schönste Mann der Stadt. Alle Frauen lieben ihn, weil er die schönsten Beine hat. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, oh la la la, oh la la la, oh Gott sei Dank. Seine Beine wirken wie ein Magnet, wenn er kurzlos durch die Straßen geht. Die kühnsten Frauen wird es wahr, nimmt er sie erstmal in den Arm. Oh Gott sei Dank, oh la la, oh la la, oh Gott sei Dank, oh la la la, oh la la la, oh Gott sei Dank. Von weitem sehen, vor Sehnsucht fast wie Butter zergehen. Die grüne Witwe von nebenan macht sich an Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, oh la la, oh la la, oh la. Graf Gott sei Dank, oh la la la, oh la la la, oh Graf Gott sei Dank. Oh